Wir wollen uns von Herzen lieben, wie uns der Herr geboten hat. Lasst uns nicht viele Worte machen, wir wollen uns lieben mit der Tat. Es sind nicht große Heldentaten, die Jesus von uns haben will. Der Tag ist voll von kleinen Dingen, die tun Liebe froh und still. Wir wollen uns von Herzen lieben, wie uns der Herr geboten hat. Lasst uns nicht viele Worte machen, wir wollen uns lieben mit der Tat. Ein Beispiel hat er uns gegeben, damit wir tun, was er getan. Er wusch selbst seiner Jünger Füße, nur der ist groß, der dienen kann. Wir wollen uns von Herzen lieben, wie uns der Herr geboten hat. Lasst uns nicht viele Worte machen, wir wollen uns lieben mit der Tat. Die Liebe zeigt sich im Verstehen, hat Nachsicht mit des anderen Schuld. Gott schenkt uns täglich sein Vergeben und hat unendlich viel Geduld. Wir wollen uns von Herzen lieben, wie uns der Herr geboten hat. Lasst uns nicht viele Worte machen, wir wollen uns lieben mit der Tat. So viele warten heute auf Liebe, vielleicht wird mancher noch ein Christ. Die Liebe nur kann überzeugen, zeig doch der Welt, wer Jesus ist. Wir wollen uns von Herzen lieben, wie uns der Herr geboten hat. Lasst uns nicht viele Worte machen, wir wollen uns lieben mit der Tat.